Podcast Versuchslabor. Jetzt geht das. Was machst du? Ich schenke mir gerade was ein. Du schenkst dir was ein. Was schenkst du dir ein? Was zu trinken. Oh. Und jetzt ist der Deckel runtergefallen. Was läuft hier? Was ist das? My Little Pony? Nee, was ist das? Wie heißt das? Winx Club. Immer noch. Warum sind die so klein? Weil es Elfen sind. Aber die waren doch größer bei der letzten Folge, oder nicht? Das sind Elfen und das andere sind Feen. Aber es ist dieselbe Serie, oder? Ja. Ach so, okay. Wir hören mal kurz rein. Ja, so läuft das hier. Also dann, gehe ich mal rüber und schau, was die andere Tochter so treibt. So. Hier sind wir, was? Warte. Was sagst du? Ich habe das gerade sehr untalentiert gemacht hier. Was machst du denn überhaupt? Wie ein Joghurt mit Cornflakes und Zucker. Ja. Die Hälfte fällt runter, gell? Stimmt gar nicht. Sie ist runtergefallen. Was haben wir heute für einen Tag? Samstag. Was ist heute? Halloween. Halloween! Und was machen wir an Halloween? Ein Feuer und ein Gruselfilm anschauen, den die Dotte auch schauen darf. Ah, das ist ja hervorragend. Ein Feuer? Winnie-Pooh. Hat die Mama gesagt, es gibt Feuer? Hat sie nicht gesagt, aber normalerweise machen wir das. Nein, es gibt nicht Winnie Pooh, es gibt Bernhard und Bianca. Das ist natürlich für... Gruselfilm. Für dich nicht mehr so gruselig, ne? Ja, aber das finde ich gruselig. Warte, wir hören mal zu. Ja, schmeckt aber. Schmeckt aber. Schmeckt aber. Halloween! Bei Viva Video gibt es auch Halloween-Updates. Bei Viva Video? Ja. Und dann hast du was? So ein Kürbis da drin oder was? Auch. Und was noch? Hexen und alles mögliche gibt es. Hexen! Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Hexen. Oh, was ist das denn hier? Die Gummibärchen zu den boah. Ja, das ist gesund. Ja. Kleiner Hinweis an die Hörerschaft. Cornflakes mit Joghurt und Gummibärchen. Das ist gesund. Was? Und Zucker. Und Zucker. Zucker ist ein schweres Wort, wenn man schon Cornflakes im Mund hat. Zucker. Ja. Was machen wir sonst noch heute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir nennen... Bernhard und Bianca gucken. Das darf ja noch keiner wissen. Interessant. Interessant. Was würdest du denn schauen an Halloween? Was ist ein guter Film für Halloween? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Wir können ja auf YouTube eine Sendung suchen, wo man Kürbissuppe macht. Kürbissuppe. Halloween. Können wir gleich die Mama fragen. Auch können wir gleich die Mama fragen. Da haben wir kein YouTube-Video. Und? Na und? Haben wir mehr Akku. Was? Haben wir mehr Akku. Wie mehr Akku? Die Handy-Generation. Nö, das schaue ich nicht an, da habe ich mehr Akku, wenn ich das nicht anschaue. Sehr lustig. Sehr lustig. So. Ansonsten, was ist mit dem Essen, was ich gekocht habe? Das wird nichts mehr, oder? Ich glaube, das essen wir doch heute noch. Heute Abend dann? Ja. Na gut. Also, du hast was anderes geplant. Nee, ich habe nichts anderes geplant. Ich muss ja heute Abend noch ins Internet. Chef hat einen Termin. Ach Wir müssen Teigfinger mit Mandeln als Fingernägel machen und dann in Tomatensuppe eintauchen und essen. Ah, okay, verstehe. So Dinkelteig, Brotteig. Okay. Das schaffen wir aber heute Abend. Das schaffen wir aber nicht mehr heute Abend, oder? Nö. Nee. Ah, dann feiern wir den anderen mal nochmal nach. So sieht das aus. So, Halloween. Wenn ich aus dem Fenster schaue, habe ich auch Halloween. Was da so vorbeiläuft. Aber die sind gar nicht verkleidet. Warum kommt eigentlich nochmal der, der den Garten geschnitten hat? Mit dem Garten, der? Weil er noch nicht fertig ist. Weil die noch einen Baum fällen wollen, hinten am, an der, am Schuppen. Die Fichte, die große, die muss noch weg. Warum? Weil die Vermieter Angst haben, dass der umfällt und den Schuppen kaputt macht. Ja, da kannst du lachen, nicht verschlucken. So ist das. Wird's denn gehen? Ja, aber lass ihn doch kommen. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Wenn er mal eine Weide schneidet, dann... Nee, die Weide hat er extra, da hat er dir sogar auf den Zettel eine Antwort geschrieben. Hast du das überhaupt gesehen? Die haben wir dir schon gezeigt. Das ist ein bisschen verwittert. Er hat geschrieben... Etwas. Er hat geschrieben irgendwas von wegen, die lasse ich so, ich habe sie nur ein bisschen hochgehängt, sonst drückt der Schnee sie runter. Liebe Grüße vom Gärtner Alexander Feldmann. Hochgehängt. Ja, hat er. Der hat nichts geschnitten, der hat die nur hochgebunden. Die Weide wurde noch nie geschnitten. Ja, hat er mir extra nochmal gesagt. Ich habe ihm heute nochmal gesagt, das war gut, hat er gut gemacht. Ja. Und für den Rest können wir nichts. Das ist ja das. Die Weide wurde doch nie geschnitten. Warum sind dann Äste abgeschnitten? Die wurde nicht nur hochgehängt. Das habe ich so nicht beobachtet. Naja, wie dem auch sei, der kommt morgen nochmal. Aber ich finde das nett, dass er geantwortet hat auf deinen Zettel, oder? Mhm. Hat er sich schon Mühe gegeben. Schon, ja. Gut. So. Wie viele Packungen Chips hast du gekauft? Eine. Okay. Die ist noch voll. Ich war ja nicht darauf vorbereitet, dass ihr heute hier zu Hause die Halloween-Party feiert. Ich dachte ja, ihr werdet alle unterwegs sein. Eigentlich. Ne? Weil du wolltest ja... Zu Kira. Schubalup und die Mama mit der Lotte wollte nach München. Aber gut, wenn man krank ist, ist man krank, dann geht das alles nicht. Ja. So ist es das. Naja, okay. Haben wir noch was zu sagen? Nee, also ich nicht. Was? Ich nicht. Nichts mehr zu sagen. Na dann... Bei drei. Was? One, two, three. Happy Halloween! Jetzt du. Nee. Ach, die Jugend von heute nicht mehr zu begeistern. Happy Halloween! Nein, keine Schocks. Oh ja, das macht nichts. Das kann ich mit Audacity reinschneiden. Mal ein bisschen Pitch drauf oben und dann geht das schon wieder. Das ist mein Käse eigentlich. Nein, nimm. Ich darf den nicht. Du darfst den nehmen. Das Nein, ist okay. Ich will den jetzt nicht essen, nur. Ja, der ist für dich. Ist für dich und für die Mama. Nee, Schule ist nicht. Du hast Ferien. Deswegen bist du krank. Ja. Aber wann sind Leute wie wir krank? In den Ferien. In den Ferien. Also. Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wo ist er wieder weg? Ja, so ist das hier. Halloween. So, läuft nicht immer so, wie man es vorstellt, ne? Was? Halloween läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Nö. Nö. Na, sag ich doch. Also dann, gehabt euch wohl. Schöne Grüße aus dem Versuchslabor. Bis dann. Passt auf euch auf. Servus.